Lied zum Tanz, denn heut spielt der Dachauer Hans. Eins, zwei, drei und dann los, wie ist doch dein Walzer famos? Alles jubelt, alles dreht sich, ist so glücklich und versteht sich. Man tanzt munter rauf und runter, auf zum Tanz beim Dachauer Hans. Alles jubelt, alles dreht sich, ist so glücklich und versteht sich. Man tanzt munter rauf und runter, auf zum Tanz beim Dachauer Hans.